willkommen zu einer neuen TechView-Podcast-Folge. Und wie in jeder Folge habe ich natürlich auch in dieser Folge wieder jede Menge Themen für euch vorbereitet. Dieses Mal geht es um eine Vorausschau für das Jahr 2010 aus technologischer Sicht. Das heißt, anstatt so wie jetzt viele Shows, die es im Fernsehen gibt, immer das letzte Jahr nochmal zu beäugeln und nochmal draufzuschauen, was gab es denn da und was wird die Zukunft bringen, wollen wir uns dann doch nur lieber auf die Zukunft fokussieren, denn wir wissen ja alle, was letztes Jahr alles geschehen ist und was für Technologie schon auf dem Markt ist, weil wir die teilweise ja auch schon einsetzen. Wenn wir mal die großen neuen Handys ansehen, zum Beispiel jetzt alle diese ganzen Smartphones, so werden sie ja jetzt genannt, mit großem Display und alle mit Finger bedienbar, mit tollen 3D-Effekten, auch wenn die Bedienung nicht immer so ganz so flüssig läuft, wie man sich das erhofft. Mit Android-Phones, also neuen Betriebssystemen, die drauf laufen, Palm mit ihrem WebOS und so weiter und so fort. Aber das genug davon, fangen wir jetzt an mit der Vorausschau fürs Jahr 2010. Was kann uns denn da noch erwarten und was wird uns dort erwarten? Und wir sind ja quasi schon in der richtigen Sektion drin, denn es ging um Hardware gerade eben. Und wir wollen auch bei dieser Hardware bleiben und fangen dann direkt an, mal über die Hardware zu sprechen, die eigentlich schon seit drei Jahren nicht mehr wegzudenken ist von jeder Cebit und auch nicht mehr wegzudenken ist von irgendeiner Technologiemesse. Nämlich, ich rede hier von Netbooks. Das sind ja so kleine schnucklige Notebooks quasi oder Sub-Notebooks, die wir jetzt alle miteinander herumschleppen und immer mobil sein wollen, immer ins Internet gehen wollen damit und über UMTS zum Beispiel oder GPRS. Und diese gibt es ja schon seit etwa knapp 2 Jahren oder 3 Jahren schon richtig, haben die eine richtige große Verbreitung und die wird es sicherlich auch jetzt im kommenden Jahr 2010 auch nochmal geben und zwar in einer Neuauflage, denn seit den knapp 2 Jahren, wo es diese Netbooks eigentlich schon auch gibt, hat sich da wenig getan, was jetzt so Prozessorleistung angeht, was die Grafikleistung angeht. Es gab zwar immer wieder neue Modelle, aber meistens basierten die auf der gleichen Grafik, Karte oder auf dem gleichen Grafikchip und auf dem gleichen Prozessor. Das heißt, meistens war ein Intel Atom verbaut, bei den ersten Modellen noch ein Celeron, aber der wurde dann relativ schnell durch den Intel Atom übernommen quasi. Es gab wenige Modelle, die jetzt auf Via Nano basieren. Ich glaube, das einzige mir bekannte Modell ist das Samsung NC20, so ein 12 Zoll Netbook, obwohl 12 Zoll da auch schon grenzwertig ist, was ein Netbook angeht. Und ja, dieses basiert halt auf dem Via Nano Prozessor und auf der Via Technologie, alles andere ist Intel. Und AMD hat auch nicht sehr viel von sich hören lassen mit dem Geode und vielleicht wird da nächstes Jahr das Ganze ein bisschen was interessanter, denn wenn ihr jetzt überlegt habt, schaut mal ein paar Sendungen davor, da habe ich euch ja über ARM Prozessoren relativ langen Bericht gegeben, was es dort Interessantes gibt und warum das für Netbook-Markt so interessant ist. Und ich bin mir sicher, nächstes Jahr wird es dann doch, wird die Intel-Marktmacht, was Netbooks angeht, doch ein bisschen was durchbrochen. Zwar sind noch viele Hersteller bei Intel jetzt geblieben und werden wahrscheinlich übers Weihnachtsgeschäft auch da bleiben. Allerdings werden auch einige Leute und einige Hersteller damit herum experimentieren, neue Sachen auszuprobieren. Und die ARM-Technologie ist gerade für Hersteller, die jetzt neue, innovative, interessante Ideen haben, sicherlich was Interessantes. Und die Hersteller, die sich das leisten können, werden sicherlich auch, wenn sie jetzt noch auf Intel setzen, auch mal ihre Experimente mit ARM machen. Denn ARM bietet eine, um es kurz umzusagen, eine viel bessere Akkulaufzeit und eine geringere Stromaufnahme. Und das ist natürlich eine sehr, sehr interessante Idee und Technologie, gerade für diese Netbooks, die ja auch sehr, sehr lange halten müssen im mobilen Betrieb. Und das Interessante dabei ist ja, wir haben ja eigentlich damit gerechnet, also fast alle, also ich und meine anderen Kollegen, die Podcasts machen, dass jetzt vor dem Weihnachtsgeschäft ganz, ganz viele Netbooks auf den Markt kommen und auch ARM-Netbooks auf den Markt kommen. Allerdings ist irgendwie diese Welle, die kam nicht. Also da war 2, 3 Netbooks, von denen ich gehört habe, dass die rausgekommen sind, aber irgendwo gesehen, so in den Billig- und Guides- und Gear-Märkten habe ich die bisher noch nicht. Und es wurde halt alter Plunder angeboten, so ein Acer Aspire One zum Beispiel, hat schon ein paar Jährchen auf dem Buckel, glaube ich, gefühlte paar Jährchen auf dem Buckel. Und also die Standardkost quasi, was man von Netbooks her kennt, also ein Intel Atom mit 1,6 GHz, ein 130er Atom, mit 1 GB RAM und 160 GB Festplatte, also das Übliche, was man kennt. Mit Windows 7 gab es vielleicht eine aktualisierte Welle, allerdings waren das eher weniger Hersteller, die jetzt darauf umgeschwenkt sind, dieses Windows 7 Netbook-Marktgeschäft da anzukurbeln. Das heißt, dort sind ja auch Festplatten erlaubt mit einer Windows 7-Lizenz mit 250 GB. Da habe ich einige Netbooks schon damit gesehen. Und das ist eine interessante Idee, was so ein bisschen vorüber geschwappt ist und was vielleicht allerdings jetzt sein Comeback erleben wird im Jahre 2010, sind wieder die Netbooks mit SSD-Speicher. Denn dieser SSD-Speicher wird immer günstiger und wird auch immer besser. Das heißt, sprich größer. Nicht nur von der Geschwindigkeit, weil da hat es ja die Festplatte und auch von der Sicherheit die Festplatte ein bisschen überholt, weil vor allen Dingen keine mechanischen Bauteile verbaut sind. Und bei so einem mobilen Gerät ist es natürlich sehr, sehr wichtig, dass man das mobil benutzen kann, dass es auch mal auf den Boden fallen kann, ohne dass man jetzt die Einzelteile einer Festplatte, eines mechanischen Gerätes dann aufsammeln muss. Und da wird sicherlich im kommenden Jahr doch noch einige Entwicklungen geben. Diese Hybrid-Festplatten waren ja auch mal kurz angedacht mit SSD und HD-Speicher. Wird wahrscheinlich nichts mit denen, davon habe ich bisher wenig gehört. Eher interessant sind so SSDs, wo das System dann drauf installiert ist, damit es dann schneller läuft, und dann HDs, also ganz normale Festplatten, die dann noch für den ordentlichen Speicherbedarf und Speichergebrauch der User den halt eben mit abdecken wollen und sollen. Dann das Interessante wird sein, dass es sicherlich auch noch im Atom-Bereich, das heißt Intel wird ja das Ganze nicht verschlafen, die wollen natürlich auch einige Dinge neu machen und wollen so ein bisschen was von ARM lernen, wollen den Grafikchip mit in den Prozessor integrieren und wollen die Northbridge auch mit integrieren, sodass sie mehr Leistung und weniger Leistungsaufnahme benötigen, das heißt weniger Strom verbrauchen und dadurch natürlich eine höhere Akkulaufzeit erreichen wollen. Außerdem sollen natürlich dadurch auch die Chips kleiner werden, die CPU-Chips kleiner werden, und dann natürlich, das erlaubt natürlich auch den Herstellern, ganz andere Designs auf den Markt zu bringen, vielleicht auch noch ein bisschen ein paar Extras reinzupacken in diese doch recht mager bepackten Netbooks. Das heißt, so 3G-Sachen sollten heute schon Standard sein, also dass der Chip nicht als USB-Stick ausgeliefert wird und man den anschließen muss, sondern vielleicht integriert wird, wäre zum Beispiel eine nette Sache. Bluetooth-Integration, Bluetooth, so ein Chip ist nicht sehr teuer, würde ich mir auch sehr wünschen in der Zukunft. Dann, was auch sehr interessant wird, wird die Kombination aus so einem Netbook mit Touchscreen, das heißt eigentlich so ein Tablet, was man kennt, nur halt kleiner, so 12 Zoll, 10 Zoll vielleicht, und auch auf Basis von Atom oder auch ARM. ARM hat da den Vorteil, dass es jetzt die meisten Systeme, wenn man jetzt auf Software guckt, auf Linux laufen, was die ARM-Computersysteme allgemein angeht. Dort gibt es ja einen neuen X-Server, der euch quasi erlaubt, auch dieses Multi-Pointing-Device-Interface zu nutzen. Das heißt, Multitouch wird damit möglich, und das könnte natürlich dann auch ein interessanter Push sein für die ARM-Plattform auf dem Tablet-PC-Markt. Was Intel mit Atom davor hat, werden wir mal schauen. Aber ich glaube, ARM hat da ein bisschen so die Nase vorn, was gerade diese Tablet-Devices angeht. Denn die machen ja schon seit Jahren Prozessoren für PDAs und sowas. Und Tablets sind ja nichts anderes als etwas größere PDAs. Und da wird es auf jeden Fall eine interessante Entwicklung geben. Gerade was jetzt auch den Schritt von Intel angeht. Die Vereinigung der GPU mit der CPU und der Northbridge, und dann mal schauen, wie wird sich das Ganze entwickeln, vor allen Dingen von der Geschwindigkeit her. So HD-Material wird ja auch immer beliebter, dass auf den Netbooks das irgendwie abgespielt werden kann. Zwar für das Netbook-Display selber bei 10 Zoll oder bei den größeren Modellen vielleicht 12 Zoll nicht sehr zu empfehlen oder eigentlich unnütz, so eine hohe Auflösung. Allerdings haben die meisten Netbooks ja so einen VGA-Ausgang oder irgendeinen anderen Ausgang, um es an einen recht großen TV oder Plasma anzuschließen. Und dort wäre natürlich auch interessant, wenn man das dort anschließen kann, dann HD-Material wirklich flüssig abspielen zu können. Da komme ich dann auch direkt wieder, will das so ein bisschen schließen, auch wieder mit ARM abschließen. ARM hat den Vorteil, dass die meisten dieser Netbooks, die ich gesehen habe und die vorgestellt worden sind, ohne Lüfterausgaben. Das heißt, gerade für so einen Wohnzimmerbereich, wo man so ein Netbook vielleicht mal anschließen möchte, um sich einen HD-Film anzuschauen, wäre das vielleicht eine sehr, sehr interessante Alternative, gerade ohne Lüfter, das heißt fast null Geräusche. Und da hat ARM auf jeden Fall die Nase vorn, was die Geräuschentwicklung angeht. Also neue Systeme wird es sicherlich auch für den Netbook-Markt geben. Ich habe ja kurz Linux angesprochen, was ja sehr verbreitet auf ARM laufen wird. Das heißt Windows auf ARM. Ich glaube, da gibt es nur Windows CE. Das kennt man ja von den PDAs her. Da sind ja auch ARM-Prozessoren drin. Und ja, mal schauen, wie das dann da so laufen wird. Also ich sehe da nicht so die große Chance für Windows. Und Windows hat da den Markt, wenn da nicht eine spezielle Version rauskommt, mit Windows CE schon verloren. Da sind die ganzen Linux-Distros klar im Vorteil, weil das ein echtes Betriebssystem halt auf so einem ARM-Prozessor ist. Und für diesen Netbook-Markt könnten interessant sein auch einige Entwicklungen, die sich jetzt dann tun werden in Sachen Betriebssystem. Dort ist ja nicht nur Intel jetzt eifrig am Entwickeln mit einer eigenen Linux-Version mit Namen Moblin, die ja auf den Intel Atoms sehr, sehr gut laufen soll und verdammt viel Speed rausholen soll, und auch für Entwickler sehr gut geeignet werden soll, weil ein eigener Compiler mitgeliefert wird, der da ja noch mehr Speed und noch mehr gerade CPU-spezifische Funktionen dann nutzen soll. Und das wird sicherlich weiter geupdatet. Version 2.1 ist ja gerade für die Netbooks schon rausgekommen. Es wird für die Tablets auch eine Version rauskommen, für die UMPCs, so heißen die ja, Ultramobile PCs, wird es sicherlich auch, das ist so quasi sowas wie Tablets, wird es dann quasi da auch noch eine extra Moblin-Version geben, und ich bin mir sicher, dass das auch noch weiterentwickelt wird, neue Funktionen dann der neuen Atom-Prozessoren mitgenutzt werden sollen. Und natürlich ist Google auch ein Vorreiter und mischt mit ihrem Chromium OS, beziehungsweise dann später vielleicht am Ende des Jahres 2010 vielleicht auch mal mit einer fertigen Version von Chrome OS mit, also diesem browserzentrierten Betriebssystem, wo quasi alles im Browser läuft und alles in the Cloud, up in the Cloud laufen soll. Und da wollen wir mal schauen, wie sich das dann so entwickeln wird. Das passt ja quasi zu dem Netbook-Markt, wo sich ja dann alles immer mehr nach online verlegt, obwohl man sagen muss, dass die ersten Netbooks ja mit 4 GB SSD oder noch weniger SSD-Speicher auskamen, wo man auch gedacht hat, ja, die Leute werden das dann up in the Cloud speichern, die ganzen Sachen. Leute wollten es nicht, die wollten, haben dann, wenn sie diese Netbooks gekauft haben, schnell diese SSDs rausgebaut, auch wenn die was schneller waren, und normale Festplatten eingebaut, so damit sie dann viel mehr speichern können auf diesen Netbooks. Und da müssen wir mal schauen, wie das denn jetzt aussehen wird und ob Google mit ihrem Chromium oder Chrome OS ob das Ganze aufgehen wird mit diesen Diensten, wenn das sehr einfach gestaltet wird, dass man sich Sachen online quasi hochladen kann, und wenn diese Rechtslage und auch die Datenschutzlage klar ist und wenn die Leute sich sicher sind, dass ihre Daten irgendwie verschlüsselt dort auf den Servern landen, könnte ich mir vorstellen, dass das vielleicht eine verbreitete Masse nutzen wird. Trotzdem bin ich da sowieso, ich persönlich, sehr, sehr skeptisch, was dieses Speichern in the Cloud angeht. Denn was passiert man, wenn, oder was passiert überhaupt, wenn ihr eine wichtige Arbeit dort hochladet und Google die dann irgendwie klaut? Oder ein Mitarbeiter die klaut oder liest? Wichtige Daten. Das ist noch nicht geklärt, und natürlich, was auch noch nicht geklärt ist, sind so Sachen, was passiert, wenn die Daten auf einmal weg sind. Das heißt, wenn irgendwie eine Firma sich die Daten geklaut hat und Google gebeten hat, die zu löschen. Ein unwahrscheinlicher Fall. Ein wahrscheinlicher Fall ist, dass einfach der Google-Server down geht und die Daten einfach weg sind. Wer haftet dann für die ganze Geschichte? Das muss alles noch geklärt werden, und da bin ich noch ein bisschen was skeptisch, und da würde ich sagen, das verschieben wir mal auf 2011 oder 12. Das wird nächstes Jahr noch nicht so weit sein. Gut, kommen wir weg vom Netbook-Markt und nähern wir uns langsam dem Software-Markt. Dort wird es nämlich neben diesem ganzen neuen Netbook-Betriebssystem natürlich auch neue Browser geben. Wir waren ja gerade beim Chrome OS, wo das Hauptprogramm des Systems ja der Browser ist, und dort wird sicherlich auch Google jetzt eine neue, stabile Version von Chrome für Linux und Mac herausgeben. Es kam ja vor kurzem eine Beta-Version raus. Im Grunde genommen lief ja schon diese Linux-Version, die habe ich ja selber schon seit längerem im Einsatz, auch ständig mit der aktuellsten PPA aus dem Ubuntu-Universum quasi getestet, und das Ganze läuft eigentlich sehr, sehr gut und auch stabil. Es fehlen noch ein paar Funktionen. Dieses Sandboxing funktioniert noch nicht so einwandfrei, und auch so Plugins müssen noch ein bisschen was bedarfen, noch etwas Liebe, denn es gibt einmal, zweimal im Monat ein paar Updates, die dann das Plugin-System ein bisschen was zerschießen. Das heißt, so Plugins wie Flash Player, der leider Gottes doch auf der einen oder anderen Seite, gerade den Videoportalen, doch benutzt werden muss, heutzutage noch. Aber wenn wir jetzt ja gerade auf 2010 blicken, hoffe ich so ein bisschen mit den neuen Browsern, also mit einer stabilen Chrome-Version auf allen drei Plattformen, mit Firefox 3.6 oder 3.7 oder 4.0, was nächstes Jahr erscheinen wird, Opera 10.5, den neuen WebKit und Safari-Version, die natürlich dann auch das Ganze nach sich ziehen. Gerade neue Chrome-Version ist ja eng verdrahtet mit der neuen WebKit und Safari-Version dann. Und dem HTML5 natürlich. Da werden zum Beispiel auch einige Sachen so, was jetzt auch das Cloud Computing angeht, sicherlich sich verbreiten. Und die neuen Webbrowser werden hoffentlich dafür für sorgen, gerade mit HTML5, dass wir dieses leidige Thema Flash für die Videowiedergabe auf Seiten irgendwie losbekommen können und das auf natives Format umgesattelt wird. Ist jetzt, ich will keinen Formatstreit anregen. Am besten wäre natürlich so ein Kompromiss, entweder wenn man das Plugin für H.264 Wiedergabe installiert hat, wird das halt geladen und man kann das Video sich in H.264 anschauen, oder das Plugin wird halt nicht geladen und es wird halt das Plugin für Auxior geladen, der offizielle freie Standard für HTML5, der offene Standard für HTML5, und da bin ich mal gespannt. Ich hoffe mal. Im Grunde genommen müssten die ganzen Videosites ja nichts großartig ändern. Es gibt ja jetzt schon auch 2-3 Videoformate, gerade bei YouTube, wenn ich mir das angucke. Einmal dieses wirklich Low-End-Format im Flash-Video, einfachsten Flash-Video. Ich glaube, das ist ein VP6-Codec oder sowas, den sie da benutzen für das Video. Dann gibt es dieses ganz normale, etwas höherwertige High-Quality-Format, was dann auch schon teilweise im MP4, H.264-Format ist. Und dann gibt es natürlich noch das HD-Format, was dann wirklich MP4, Container, H.264 Codec-Format angeht. Und ich bin mal gespannt und hoffe, dass man sich dort einigen wird und dass es auch einige mutige Plattformen, Videoplattformen gibt, die das dann mal anbieten werden. Ich bin mal gespannt. YouTube wäre natürlich jetzt hier das, wo ich irgendwie meine Hoffnungen drin sehe, denn es gibt ja schon eine HTML5-Testpage von YouTube, quasi nur mit H.264-Kodierung. Im Grunde genommen, weil sie da nicht viel Großartiges umstellen müssen, weil sie die Videos ja eigentlich schon haben. deshalb haben sie das so gemacht. Das wird sicherlich bei allen Plattformen so sein, dass die dann den Weg gehen werden, der am einfachsten ist. Momentan sieht es noch so aus, man bleibt noch bei Flash. Allerdings kann ich mir vorstellen, gerade was den mobilen Markt angeht, hat ja Adobe mit Flash ein bisschen was versagt oder das Ganze was verschlafen. Und wenn ich jetzt mir vorstelle, wenn jetzt die ARM-Netbooks wirklich im Kommen sind und dort gibt es ja keinen Flash-Player, könnte man vielleicht bei der einen oder anderen Videoplattform auf die Idee kommen, ja, wir stellen zumindest einen Teil unserer Videos vielleicht mal auf HTML5 um, unseres Online-Angebotes, und dann bin ich mal gespannt, wie das Ganze dann laufen wird. Erste Beispiele gibt es schon, TinyWit TV, sehr gute Webseite, sieht zwar stilistisch katastrophal aus, funktioniert allerdings sehr gut, und es gibt ja schon einige JavaScriptlets quasi oder Bookmarklets, womit sich auch der Player sehr gut schön anpassen lassen kann und wo man auch sehen kann, wie denn jetzt so die Zukunft dann aussehen könnte, was so Videoplattformen angeht. Dann kommen wir nochmal zurück zur Cloud oder zur Software für eine Cloud. Und zwar, was mich sehr interessiert hat, weil ich letztens geguckt habe, war Google Wave. Ich weiß, Google schon wieder mal, nachdem Chrome und Chromium OS, jetzt dann noch das Google Wave. Allerdings ist das eine sehr, sehr interessante Idee, das uralte E-Mail-Format abzulösen durch ein neueres, moderneres Format. Ich habe ja zuerst gedacht, als ich es gesehen habe, Blödsinn, braucht kein Mensch, als ich die Software also nur gesehen habe. Später habe ich mir dann noch ein paar Videos angeschaut, habe mir die Dokumentation durchgelesen und bin auch auf die Idee bzw. auf der Seite gelandet, wo dann drin stand, dass man ein einheitliches neues Wave-Protokoll quasi generieren möchte und dadurch halt das alte SMTP oder POP3 oder IMAP-Protokoll, was man von E-Mails erkennt, ablösen möchte. Und das ist natürlich eine sehr, sehr interessante Idee. Denn dieses Protokoll, was Google mit ihrem Google Wave Protokoll, so heißt es glaube ich auch offiziell, vorschlägt, ist auch ein offenes Protokoll. Das heißt, jeder kann da reingucken, kann Vorschläge geben, das zu verbessern. Allerdings ist ein bisschen was eingeschränkt. Google hat natürlich die Hand drauf. Und das hat allerdings einige moderne, interessante Ideen, und es könnte vielleicht zumindest als Alternative zur E-Mail sich so im Jahre 2010 doch so langsam etablieren. Ich will jetzt nicht sagen, dass es komplett die E-Mail ablösen wird. Das wird wohl nicht so sein. E-Mail ist halt Standard und wird auch noch lange Standard bleiben. Allerdings als Alternative könnte sich so Google Wave erweisen, denn es ist doch schon sehr interessant. Ich habe es manches Mal erlebt, gerade wenn ich mit so ein paar Entwicklern gechattet habe. Und wenn es um Fragen geht, ist es doch sehr nützlich und gut, wenn man so eine Funktion hat, wo man direkt sehen kann, wenn einer eine Frage eintippt schon in den Rechner, was für eine Frage er denn wirklich eintippt, was er vorhat zu fragen. Dann kann man manchmal schon antworten, bevor er die Frage zu Ende formuliert hat, was natürlich enorme Zeitersparnis ist. Dann auch sehr nett finde ich die Funktion, dass man sich quasi direkt mit Google Maps quasi gegenseitig zeigen lassen kann oder zeigen kann, wo man wohnt zum Beispiel oder wo die nächste Bushaltestelle ist, wie man jemanden erreichen kann, wenn man zu ihnen persönlich nach Hause kommen möchte oder sowas. Das ist also auch eine sehr, sehr nette Funktion. Auch dieses Voting-System, was ja auch, glaube ich, standardmäßig mit integriert ist, wo man verschiedene Votes machen kann. Auch sehr nett und ich bin mal gespannt, was es noch für neue Plugins dort geben wird und wie sich das dann so weiterentwickeln wird. Gerade für Firmen und für so Konferenzsysteme halte ich das doch wirklich eine sehr, sehr gute Idee für. Gerade so als Alternative so zum Instant Messaging und IRC, so eine Mischung aus beidem, komplett mit HTML5 neuen Features. Das ist wirklich eine Kurzbeschreibung von Google Wave. Steckt noch alles in den Kinderschuhen, sieht noch ein bisschen was lächerlich, sagen wir mal so, aus. Oder wirkt halt so ein bisschen was arm noch. Allerdings, ich bin mal gespannt, wie sich das dann weiterentwickeln wird. Gerade HTML5-Features mit einbauen, so Videos draufziehen und da kann der Nachbar dann direkt sehen. Oder so Bilder, die man dann zu seinen Freunden schicken kann. Das ist dann doch wirklich eine nette Idee und eine Alternative zu den ganzen Instant-Messaging-Clients, die natürlich auch dadurch bedroht werden, dass es diese Clients selber direkt angreifbar sind durch Sicherheitslücken im Protokoll, auch die Server angegriffen werden. Und da bin ich mal gespannt mit Google Wave, gerade wenn man sich so einen eigenen Server vielleicht zu Hause auch aufsetzen kann mit so einer Wave, wird es natürlich interessant und vielleicht nicht komplett als Alternative für die E-Mail, aber so als Ergänzung für die E-Mail, gerade für so Konferenzsysteme, fürs direktere Treffen, so ein Mittelding zwischen IRC und Instant Messaging. Das also, was jetzt up in the Cloud angeht und wo wir ja schon mal bei Software sind quasi, wollen wir mal direkt weitermachen. Ne? Also ich hoffe ja jedes Jahr darauf, dass das nächste Jahr das Jahr des Linux-Desktops ist. Wie viele von euch sicherlich auch. Scherz beiseite. Wir hören das ja eigentlich jedes Jahr, dass das nächste Jahr das Jahr des Linux-Desktops ist. Und die Frage ist, das sagen wir jetzt schon seit fünf, sechs Jahren mindestens. Wann war denn das Jahr? Fragen mich dann als einige. Oder kommt das noch? Und man muss natürlich da doch schon ein bisschen mit einem halb zugedrückten Auge sagen, ja, es war noch nicht ganz so da, das Jahr des Linux-Desktops. Und es wird wahrscheinlich auch nicht kommen, dass alles, was die ganzen Analysten dort sagen, so ein Riesenerfolg, so ein plötzliches Auftauchen, ein Erleuchten von irgendeinem System oder sowas wird es nicht geben. Es wird eine evolutionäre Entwicklung geben und so wird sich das auch dann nächstes Jahr darum auch nicht ändern. Das heißt, es wird neue interessante Technologien geben, auf jeden Fall. Auch neue innovative Ideen, die dann auch so ein bisschen was so hier links und rechts Microsoft eine reinhauen und vielleicht auch OS X, also Apple, mal eine verpassen werden. Und dort sehe ich gerade, was den Netbook-Markt angeht, interessante neue Ideen dort, die da mitentwickelt werden, wie zum Beispiel für den mobilen Bereich Android, was ja auch immer mehr zu den Netbooks auch rüberschwappt, vielleicht eine Vermischung mit dem Chrome OS von Google, dann hier Web OS von Palm, was so mehr auf Handys, allerdings auch auf PDAs sicherlich interessant werden könnte. Dann das Memo, also das System vom Nokia N900, was es ja, glaube ich, das erste Mal so richtig einsetzt, wo dann Nokia zusammen mit Qt Software natürlich eine ganze Menge Arbeit reinsteckt. Und dort könnte man interessante neue Entwicklungen finden, sicherlich, die dann sich später auch auf den PC, auf den Netbook-Markt wiederfinden werden. Da bin ich mir relativ sicher. Gut, schauen wir jetzt mal auf die Linux-World quasi. Was wird sich dort tun? Was wird sich dort verändern? Das ist so ein bisschen was ein ausführlicher Bericht, da ich mich ja da eigentlich tagtäglich mit beschäftige, mit der Linux-Welt. Und dann später wollen wir mal ein bisschen was Windows-Welt und Mac-Welt auch nochmal kurz ansprechen. Aber das wird dann nur so ein kurzer Schlenker da, um zu schauen, um nicht ganz irgendwie von der Bahn zu kommen. Also ein Blick über den Tellerrand, sage ich immer. Also zunächst einmal die Linux-Welt. Was wird die Linux-Welt 2010 mit sich bringen? Zunächst einmal neue Linux-Releases. Ich glaube, ganz am Anfang des Jahres, so Februar, März, April, so um den Dreh wird es eine neue Debian-Version geben, Debian Squeeze, das 6.0er-Release von Debian, was sicherlich auch einige neue interessante Technologien mit sich bringt. Und auch dort wird dann natürlich auch entschieden, dieser neue Release-Zyklus, den man ja so versucht anzustreben, zusammen mit Ubuntu oder Canonical, die so ein bisschen versuchen, Debian zu pushen dorthin, werden wir mal schauen, was das für Früchte tragen wird. Mit der alten Version, der jetzigen stabilen Version Lenny, war man ja so ein bisschen was unzufrieden, gerade was den, was das Release angeht und die Verzögerung und so weiter und so fort. Und da werden wir jetzt mal schauen, wie sich das jetzt mit Squeeze legen wird. Und vor allen Dingen bin ich mal gespannt, ob jetzt die ganzen Server, die jetzt noch auf, ich glaube noch auf Debian Edge laufen, also auf der 4er-Version, weil die 5er so ein bisschen sowas verpönt war, bin ich mal gespannt, ob die jetzt dann auch auf Debian Squeeze umschalten werden. Es wird auf jeden Fall was Interessantes geben, also in Sachen Stabilität wird sich da sicherlich Debian treu bleiben, das heißt, es wird ein GNOME 2.2.26 mitgeliefert, es wird allerdings auch ein KDE 4 mitgeliefert. Ich bin mir ja da noch nicht so ganz sicher, aber ich glaube, es wird ein KDE 4.3er System sein, also 4.3.3, 4.3.4, sowas um den Dreh wird das dann, glaube ich, wohl da landen irgendwie. Vielleicht wird es ein 4.4-System, da würde ich mich sehr drüber freuen, weil das ist dann wirklich was Stabiles. Aber zum KDE kommen wir dann gleich noch. Dann wird sicherlich auch im April eine neue, am Ende April, glaube ich, dann eine neue Version von Ubuntu rauskommen. Natürlich der beliebtesten Linux-Distro für den Desktop-Markt. Auf jeden Fall hat die meiste Publicity, das muss man ganz klar sagen. Und das wird wieder ein LTS, also ein Long-Term Support-Release sein. Und da bin ich wirklich mal gespannt, wie jetzt Ubuntu basierend auf der wirklich sehr, sehr guten Version 9.10, die ja jetzt im Oktober, Anfang November rausgekommen ist, da wollen wir mal schauen, wie sich das jetzt da drauf aufbauend tun wird. Und vor allen Dingen bin ich da sehr, sehr gespannt, was die neuen Technologien so angeht. So das Bootsplash wurde ja in 9.10 geändert, das ganze Bootsystem wirkt dynamischer, grafischer, angenehmer. Das will man jetzt wieder komplett ändern für das LTS. Ob das so eine gute Idee ist, mal schauen. Dann das Soundsystem war ja mit 9.10 jetzt endlich stabil geworden, wird sicherlich jetzt noch weiter ausgebaut mit der 10.04er Release und ich hoffe und bin da eigentlich recht zuversichtlich, dass das wirklich auch wieder ein gutes Release wird, denn man ist jetzt wirklich so, ich sag mal, zu den ganzen Upstream-Projekten wieder konform und man synchronisiert quasi mit denen. Wo ich ein bisschen noch was skeptisch bin, ist hier die Integration von Nuvo als Ablöser von dem alten NV-Treiber, also dem freien, offenen Treiber für NVIDIA-Karten. Der wird sicherlich in der LTS von Ubuntu nicht mit den 3D-Funktionen mitgeliefert, beziehungsweise nicht, die werden nicht standardmäßig aktiviert werden, weil das einfach zu experimentell einfach noch ist. Und ich bin aber auch so skeptisch, was so die Stabilität von diesem Treiber angeht. Da müssen wir mal schauen. Fedora hat ja schon da einige Erfahrungen, ich glaube schon 2 Releases oder 3 Releases sogar mit diesem Treiber gemacht. Und da müssen wir mal schauen, wie sich das dann jetzt entwickelt. Ob das wirklich für eine LTS stabil genug ist, müssen wir mal schauen. Dann gibt es natürlich auch einige Veränderungen, was Programme angeht. So will Ubuntu jetzt GIMP entfernen, weil das einfach zu kompliziert ist und will die fehlenden Funktionen oder die wichtigsten Funktionen zur Bilderbearbeitung für Amateure, die sich jetzt zum Beispiel im Urlaub ein paar Fotos geknipst haben und die dann auf dem PC ein bisschen was auffrischen wollen, für die gibt es ja dann oder soll dann als Alternative F-Spot, was ja eigentlich auch schon länger bei Ubuntu mitgeliefert wird, was zur Verwaltung der Bilder geeignet ist, soll jetzt auch so ein bisschen was die Bearbeitungsfunktion übernehmen. Wie das Ganze dann aussehen wird, werden wir mal sehen. Ich halte das für ein LTS-Release, das jetzt zu entscheiden für ein LTS-Release eigentlich für falsch. Man hätte das vor Ubuntu 9.10 entscheiden müssen. Eigentlich, weil das mehr so experimentell ist und nicht vor einem stabilen Long-Term-Support-Release. Das ist meine persönliche Meinung. GIMP ist ein gutes Programm, sicherlich für Amateure und für solche Leute, die gerade so ein paar Fotos geknipst haben, zu kompliziert, zu komplex zu bedienen und hat eine ganze Menge natürlich an Funktionen, die man sicherlich nicht braucht. Trotzdem, jetzt es ist eine Lösung und diese Lösung jetzt komplett zu streichen und dafür eine Lösung, die noch nicht existiert, irgendwie rauf zu beschwören, halte ich dann doch schon für gewagt, sagen wir mal so. Okay, genug von Ubuntu geredet. Sicherlich gibt es auch noch in der im nächsten Jahr OpenSUSE mit 11.3 und Fedora mit Version 13. Allerdings habe ich da noch überhaupt keine Vorstellung oder Informationen zu, weil die werden ja sicherlich auch später im Jahr erst releasen. Und dann müssen wir mal schauen, was es dort für Neuerungen gibt. Sicherlich wird da auch das Pulse-Audio-System geupdatet. Es wird Updates geben im Grafiksystem. Da haben wir ja schon den neuen X-Server und das neue X-Org mit Multi-Pointer-Unterstützung genannt. Gerade für ARM-Notebooks oder Netbooks eine interessante Idee, gerade mit Touchscreen. Dort wird sicherlich eine ganze Menge, wenn diese Notebooks und diese Netbooks dann rauskommen, wird sicherlich eine ganze Menge auch getan, was den X-Server angeht und das X-Org-System. Dort wird eine ganze Menge geupdatet. Dann kommen wir zu den zwei Hammern. Zunächst einmal ein Hammer, auf jeden Fall ein Hammer, aber von dem ich noch nicht so viel Informationen habe. Und weil vor allen Dingen das Release eigentlich angekündigt ist für, glaube ich, viertes oder drittes Quartal nächsten Jahres, das heißt GNOME 3.0 soll dann rauskommen. Man hat ja schon einiges davon gesehen. Es wird ein komplett überarbeitetes Interface geben, basierend auf dem jetzigen System. Das heißt, nicht so eine revolutionäre Umwälzung, wie man das von KDE 3 auf 4 irgendwie gewohnt ist, sondern es wird eine evolutionäre Entwicklung geben, obwohl es ein neues Interface geben wird mit Fokus auf Aktivitäten. Das heißt, man klaut sich so ein bisschen, würde ich mal sagen, so als KDE-Liebhaber, ein bisschen was von KDE 4, dieses Aktivitäten Schema oder die Idee dieser Aktivitäten, die nimmt man sich und baut die quasi in GNOME 3 mit ein und macht die dann wirklich zu einer Hauptattraktivität und Aktivität in GNOME 3 quasi. Und das ist sicherlich eine sehr, sehr interessante Idee auch für Netbooks, weil man hat dann quasi mehrere virtuelle Desktops, allerdings auf jedem Desktop eine andere Aktivität, das heißt ein anderes Wallpaper, andere Widgets drauf, anderes Programm drauf oder sowas. Eine Erweiterung quasi von dem virtuellen Desktop und eine etwas Weiterentwicklung von dem virtuellen Desktop, sagen wir mal so. Das minimalistische Desktop-Design soll natürlich beigehalten werden. Das heißt, oben links hat man immer noch seinen Knopf, um seine Applikation zu starten. Und man hat oben rechts dann seinen User, kann sich abmelden oder seine Kontaktdaten angeben. Das heißt, offline oder beschäftigt oder sowas kann man dort dann einstellen. Uhrzeit hat man natürlich dann auch und natürlich die ganzen Widgets bzw. SysTray und sowas alles, was man alles so braucht. Und ja, ich bin mal gespannt, wie das dann einhergehen wird, auch mit so Projekten wie Zeitgeist, die ja dann eine Möglichkeit erlauben sollen, quasi Dokumente irgendwie nach Zeit zu sortieren, anstatt dem üblichen Verfahren, was wir jetzt kennen, so in Ordner und Unterordnern und sowas alles reinzupacken, sondern das soll dann zeitlich sortiert werden und mit Hilfe von der Suche besser auffindbar sein. Ist natürlich das, dieses Zeitgeist-Projekt halte ich dann doch schon für einen etwas revolutionäreren Schritt. Ist zwar kein fester Bestandteil von GNOME jetzt, sondern ist ein eigenes Projekt, aber es wird ja parallel zu GNOME 3 entwickelt oder die DE kam ja parallel zu GNOME 3. Und da bin ich mal gespannt, wie sich das dann so weiterentwickeln wird. Auf jeden Fall GNOME 3.0 wird, so wie KDE 4, halt auf Compositing stark setzen. Das heißt, es wird einen neuen Window-Manager basierend auf Metacity geben, der allerdings ist erst speziell für Compositing ausgelegt ist. Das Ganze nennt sich Mutter. Ich weiß nicht, wer auf die Idee gekommen ist. Auf jeden Fall, die haben wohl einige Nächte da verbracht, um solche klugen Ideen sich auszudenken. Das steht natürlich auch für irgendwas, also irgendeine Abkürzung. Das heißt, man hat sich dabei auch was gedacht. Das heißt, an dem einen Abend schön ein Bierchen geschlürft, die auf die Idee gekommen, ja, das heißt jetzt so und so, und am anderen Abend oder die anderen drei Wochen überlegt, ja, wie könnten wir das jetzt irgendwie in einen technischen Begriff ummünzen, beziehungsweise das als Abkürzung für einen technischen, hochwertigen Begriff verwenden. Also so wirkt das auf jeden Fall manchmal. Und es wird dann vermutlich, wie bereits erwähnt, im dritten oder vierten Quartal dann erscheinen und dann auch später in diesen Distros dann, die dann auch in diesem dritten, vierten Quartal erscheinen, vielleicht auch als Standard eingesetzt. Ich bin mal gespannt, ob jetzt Ubuntu mit 10.04 schon erstes Preview geben wird auf GNOME 3, denn GNOME 3 wurde ein bisschen was verschoben, so wie ich das mitbekommen habe. Und dann bin ich mal gespannt, ob dann Ubuntu vielleicht auch noch ein Preview dafür geben wird. Naja, mal schauen. Gut, kommen wir zum nächsten Hammer, wo ich ein bisschen was mehr erzählen kann, was auch zeitlich nämlich viel, viel näher rückt. Nämlich, das ist, glaube ich, schon im Januar oder im Februar soll es das KDE Software Compilation 4.4 Release geben. Für alle, die noch nicht mitbekommen haben, KDE Software Compilation, was ist denn das? Das ist im Grunde genommen der KDE Desktop, hat jetzt nur einen anderen Namen bekommen. Wenn euch das interessiert, wie sich der Name und weshalb und wie und wo und wo und warum der sich geändert hat, schaut mal auf der kde.org-Seite nach. Dort steht dann alles, was ihr dazu wissen müsst. Und ich will jetzt ein bisschen was ausführlicher ausholen, was KDE 4.4 angeht, denn ich habe die Beta 2 getestet. Dann kommen wir quasi schon zu unserem zweiten Thema für diesen Podcast, obwohl der eng verknüpft ist mit dem ersten Thema, nämlich KDE Software Compilation 4.4 in einem ersten Beta-Test. Es ist Beta 2 erschienen. Ich habe so ein bisschen Beta 1 getestet, jetzt dann bin übergegangen zum Beta 2-Test und möchte euch einige Sachen, nur einige Punkte, die ich hier herausgesucht habe und die mir sehr gefallen, mal aufzählen und euch sagen, warum die gut sind. Zunächst einmal, wer keine Ahnung hat, was KDE 4 ist, ihr könnt jetzt schon abschalten. Es wird nichts Interessantes für euch geben. Es ist eher für Leute, die schon ein bisschen was Ahnung über KDE 4 haben und so ein bisschen was damit auch schon gearbeitet haben oder die sich das zumindest mal angeguckt haben und getestet haben, vielleicht beiseite gelegt haben, oder für die Leute, die von KDE 3.5 direkt auf GNOME gewechselt sind oder nach KDE 4.0 testen direkt auf GNOME gewechselt sind und so weiter. Die neue 4.4er Release wird wirklich gigantisch. Ich habe ja schon gesagt, bei der 4.3er Release, glaube ich, das ist schon ein sehr, sehr stabiles, gutes, geiles Teil. Das war es auch und ist es auch. Ich habe es jetzt auch schon seit einem halben Jahr, glaube ich, im Einsatz. Halben Jahr, stimmt das? 4.3? Gefühlt einem halben Jahr, wenn man die Beta und Alphas dann noch dazu zählt. Und ich muss sagen, ich kann es wirklich für den Alltag ganz normal nutzen und macht auch keine Probleme, nervt nicht rum wie die Vorgängerversion, muss man ganz klar sagen. Also ist benutzbar. Teilweise ein bisschen was langweilig, teilweise noch an der einen oder anderen Stelle was nervig, gerade wenn man so Einstellungen sucht und man hat irgendwie so drei oder vier verschiedene Einstellungspunkte, wo sich jetzt diese Einstellung befinden könnte, zur Änderung vom Aussehen zum Beispiel von irgendwas, dann ist man ein bisschen doch frustriert und man muss dann suchen, was ein bisschen was rumnervt. Und die Suche ist auch nicht immer so dass der Heilbringer Nummer 1. Das wird sich glücklicherweise mit der Version 4.4 ändern. Das heißt, dort wird man endlich mal auch aufräumen und das Aufräumen betreiben. Und vor allen Dingen wird man die Suche endlich aktivieren. Diese supergeile Suche, die ja mit 4.0 angekündigt worden ist, als supergeile Technologiesuche, die so an BIOS-Zeiten erinnert, mit dieser supergeilen Indizierung und dem dem indexierten Dateisystem. So heißt das, nicht indiziert. Wir wollen nichts indizieren. Wir wollen indexieren. Dieses Dateisystem und das Ganze nennt sich Nepomuk und das wird jetzt erstmals in KDE 4.4 richtig genutzt und richtig wirklich ausführlich genutzt, hoffe ich dann, mit einer neuen Datenbankanbindung, die das Ganze so etwa 30-40% schneller macht, die ganze Suche, und die sie vor allen Dingen auch diese semantische Suche jetzt wirklich in den Vordergrund bringt und auch in viele verschiedene Programme mit überträgt. Das heißt, ihr könnt dann nicht nur im Dolphin-Browser im Dateimanager rumsurfen und suchen und mit den semantischen Suchbegriffen herumspielen, sondern ihr könnt das dann auch in vielen anderen Programmen, Contact und so weiter machen. Dann wird es natürlich auch noch ein Update des Plasma Desktops geben, das heißt der ganzen Desktop-Oberfläche. Dort wird es vor allen Dingen eine verbesserte Widget-Steuerung geben und das Sharing über Widgets wird möglich sein. Das heißt, im Grunde genommen hat man sich hier von der Optik her von macOS 10 bedient und hat dieses Widget-System von macOS 10, wo man einfach diese Widgets quasi, wenn man auf diesen Plus-Button klickt quasi, blendet sich das so ein und man kann diese Widgets ziehen und auf dem Desktop fallen lassen. Dieses System wird quasi auch komplett 1:1 fast übernommen für KDE 4.4. Ist das jetzt was Schlechtes? Einige sagen, ja, die kopieren von Windows und von Mac und haben keine eigenen Ideen. In dem Fall finde ich das gar nicht mal so schlecht. Bei Windows macht es ja so ähnlich wie KDE 4 jetzt, einfach so ein Auswahlmenü, wo man die ganzen Widgets reinziehen kann. Zumindest war das bei Windows Vista der Fall. Bei Windows 7 hat man, glaube ich, jetzt auch so ein transparentes Fenster, wo man die Widgets dann auf dem Desktop zielen kann. Im Grunde genommen finde ich dieses macOS 10 Design gar nicht mal so schlecht und es ist eine kleine Funktion, die vor allen Dingen natürlich interessant ist, was die Oberfläche angeht und die Effekte, die natürlich damit möglich sein werden. Das ist allerdings nur so am Rand erwähnt. Was viel interessanter ist, finde ich, dass man die Widgets jetzt auch über das Netzwerk sharen kann. Das heißt, man muss die nicht jedes Mal herunterladen vom Internet. Gerade wenn ein Kollege zum Beispiel jetzt, wir fahren in der Bahn oder sowas zur Uni oder sowas und er will jetzt auch so ein Widget haben, was ich jetzt auf dem Desktop habe und wir haben kein Internet oder sowas, wie kriegen wir das Widget drüber? Ja, muss man jetzt irgendwo das Widget suchen in irgendwelchen kryptografischen Dateinamen oder Verzeichnissen. Gedächtnissen, um das irgendwie rüber zu kopieren, manuell irgendwelche Configs anpassen, dass das Widget da auftaucht. Viel zu kompliziert, haben sich wahrscheinlich auch einige KDE-Entwickler so gedacht und haben jetzt auch das Sharing über Netzwerk ermöglicht. Das heißt, falls ihr ein Netzwerk dann aufbauen könnt, so ad hoc quasi, nebenbei ein Spielchen spielen und dann auch das Widget dann ganz einfach rüber kopieren und installieren. Das klappt dann wunderbar. Dann gibt es natürlich auch die Vorbereitung des Plasma Desktops auf die Netbook-Oberfläche. Das heißt, dort gibt es ja ein extra spezielles Projekt, was versucht, so eine Netbook-Oberfläche für KDE 4 oder für den Plasma Desktop zu entwerfen, damit das Ganze auch auf Netbooks lauffähig ist. Und das wird sicherlich dann auch mit dem neuen 4.4 noch deutlich verbessert. Und es wird wahrscheinlich dann auch eine erste Testversion davon, eine offizielle Testversion davon geben, also vom KDE-Team selbst. Dann wird das Geräte-Widget sich noch ein bisschen was erweitern oder verbessern. Das heißt, dieses kleine Widget, was ihr unten rechts meistens habt, was so Gerätemanager oder sowas heißt, wenn ihr da draufklickt oder wenn ihr einen USB-Stick einlegt, poppt das kurz auf, zeigt euch an, dass da ein USB-Stick ist. Ihr klickt dann drauf und es öffnet sich normalerweise ein neues Fenster. Und da haben wir schon das erste Problem. Ich habe mir direkt, als ich das gesehen habe, mich direkt gefragt, warum öffnet sich das verdammt nochmal ein neues Fenster? Wenn ich jetzt da draufklicken möchte auf diesen USB-Stick, sollte sich normalerweise sofort der Dateimanager öffnen. So möchte ich das am liebsten und nicht irgendwie eine Abfrage, ja, wollen Sie die Fotos oder die Musik von diesem Datenträger herunterladen oder abspielen oder sowas. Und da wird man jetzt ein Update machen oder hat man bereits gemacht, was ja schon in den Betas integriert ist. Da hat man jetzt die Möglichkeit, quasi direkt in diesem kleinen Manager, der dann also auftaucht, der aufploppt, dort dann das Menü anzuzeigen. Wollen Sie das im Dateimanager öffnen oder wollen Sie das als Wiedergabeliste in Ihren Musikplayer anhängen, den Datenträger, oder wollen Sie die Bilder herunterladen, die auf dem Datenträger drauf sind? Finde ich eine nette Funktion, dann kann man mit einem Klick direkt sagen, ja, ich will das im Dateimanager öffnen. Und die Integration ist gut gelungen und ja, eine geile Verbesserung, muss man wirklich sagen. Eine kleine Verbesserung, die aber große Wirkung hat, weil es nervt weniger rum. Das war so ein Nervkritikpunkt, den ich immer noch habe, wenn ich KDE 4.3 vor mir habe. Das nervt ein bisschen rum, wenn ich einen USB-Stick einlege. Eine andere Sache, die jetzt auch gelöst worden ist, ist jetzt, dass ihr auch diese Wechseldatenträger-USB-Sticks automatisch mounten lassen könnt. Das heißt, ihr müsst nicht jedes Mal im Dateimanager draufklicken, ja, ich will das jetzt einbinden, sondern es wird automatisch eingebunden und ich bin mir auch sicher, ich habe es noch nicht getestet, aber ihr könnt dann sicherlich auch einstellen, so wie man es bei GNOME oder anderen GTK-oberflächlichen Desktops kennt, also so XFCE, XFCE auf jeden Fall. Wenn man den USB-Stick reinlegt, wird automatisch der Dateimanager mit dem Inhalt des USB-Sticks aufgerufen. Das kann man jetzt auch in KDE 4.4 einstellen. Eine weitere nette Sache ist, dass jetzt diese Applets, diese ganzen verschiedenen Widgets oder Plasmoids oder Applets, die auf dem Desktop herumliegen, dass die jetzt noch anklickbar sind und Zusatzfunktionen erlauben. So erlaubt zum Beispiel der Bilderrahmen die Möglichkeit, wenn ihr jetzt ein interessantes Bild dort seht im Bilderrahmen, mit einem Klick einfach wird der Standard-Image-Viewer, zum Beispiel Gwenview, geladen mit diesem Bild. Und ihr könnt das Bild dann auch direkt bearbeiten oder sowas machen oder abspeichern oder irgendwo rüber kopieren oder sowas. Eine nette Funktion, das heißt, man kann jetzt diesen Applets-Programm zuordnen. Ich bin mir auch sicher, dass das mit vielen anderen Applets geht. Das heißt, wenn ihr auf dieses Musik-Applet klickt oder auf dieses Twitter-Applet, öffnet sich der Browser oder sowas. Also das könnt ihr alles einstellen, sicherlich. Auch eine nette Funktion, die man aus KDE 3.5 jetzt endlich übernommen hat, ist die Möglichkeit, dass man jetzt auch quasi per Drag and Drop einfach das Hintergrundbild ändern kann. Das heißt, ihr droppt einfach ein Bild, eine beliebige PNG- oder JPEG-Datei auf den Desktop und dann werdet ihr gefragt, wollt ihr das Ganze, oder es öffnet sich ein Pop-Up-Menü und es wird gefragt, wollt ihr das Ganze als Picture-Frame, also als Fenster-Bilderrahmen, so heißt das, Widget auf dem Desktop angezeigt haben, oder wollt ihr dieses Bild als Hintergrund setzen? Und ihr könnt dann ganz einfach sagen, als Hintergrund setzen, spart eine gewisse Zeit, gerade wenn man irgendwie das Widget sucht, um den Hintergrund überhaupt zu ändern. Oder die Einstellungsdialog überhaupt sucht, um das Hintergrundbild zu ändern. So kann man relativ schnell ausprobieren, was jetzt ein besseres Hintergrundbild ist. Und ich bin mal gespannt oder hoffe dann, dass auch dass diese Funktionalität noch ein bisschen erweitert wird und auch für viele verschiedene andere Sachen noch mit eingebaut ist. Dieser Drag-and-Drop-Support hat mir ein bisschen was gefehlt mit KDE 4.3, muss ich ganz ehrlich sagen. Und mit 4.4 wird es natürlich ein bisschen was besser. Dann gibt es ein neues Network Management Frontend, das heißt dieses Plasmoid, was ja kurz aufgetaucht ist in einigen Beta-Versionen, glaube ich, Das ist jetzt fertiggestellt und ist dieses Network, der alte Network Manager. Bei SUSE wird noch der K-Network Manager verwendet, allerdings der von KDE 4. Der wird ein bisschen was aufgebohrt, ein bisschen was verbessert. Halte ich für dringend notwendig, denn einige Sachen haben nicht funktioniert. Muss man ganz ehrlich sagen, sahen zwar schön aus, haben aber einfach nicht funktioniert. Ad-Hoc-Netzwerke aufbauen, zum Beispiel mit DHCP, hat bei mir einfach nicht funktioniert. Ich musste da eine statische IP vergeben, dann konnte ich das Ganze machen. Lag am Network Manager, weil mit dem GNOME Network Applet klappte das wunderbar. Dann zum Network Manager kann ich noch nicht großartig viel sagen. Ich habe da noch nicht so viel von gesehen. Aber bin mal gespannt. Was ich sagen kann und erwähnen kann, ist das Energie Plasmoid. Das hat einige Verbesserungen erfahren. Sieht jetzt nicht mehr so gewaltig aus, wenn man draufklickt. Das heißt, das ist ein bisschen was dünner geworden. Die Buttons sind ein bisschen was schöner geworden. Das heißt, die hat ja dann diesen Energiesparmodus oder den Standby-Modus, konnte direkt anklicken und hat dann noch einen Mehr-Button. Viel zu viel Platz hat das Ganze gekostet und weggenommen. Jetzt sieht das natürlich optisch viel, viel schöner aus. Hat allerdings auch in Sachen Funktionalität noch einiges hinzugewonnen und vor allen Dingen hat man einige Bugs gefixt, die ein bisschen was nervig waren. Das Profilwechseln zum Beispiel hat nicht immer auf Anhieb geklappt. Das hat man jetzt so ein bisschen was gefixt. Gleiches gilt für die Helligkeitsregelung, die ist jetzt deutlich flinker. Dann Taskbar-Previews können nun angeklickt werden. Das heißt, diese kleinen Taskbar-Previews, wenn ihr diese 3D-Effekte installiert habt, seht ihr dann immer ein kleines Vorschaubild von dem aktuell laufenden Programm. Und die können jetzt auch angeklickt werden. Also so, man hat quasi dieses Behavior oder dieser Umgang mit diesen Taskbar-Elementen aus Windows 7 geklaut. Oder genommen, sagen wir, um es höflich auszudrücken, genommen und dann auch angepasst, sodass das jetzt auch für die Leute, die Windows 7 gewohnt sind, doch einfacher ist, damit umzugehen. Eigentlich kleine Änderung, nichts Großes. Würde sagen, wär mir auch nicht aufgefallen, wenn ich das nicht durch Zufall entdeckt hätte. Dann gibt es jetzt diese, was allerdings auch von Windows übernommen wurde, von Windows 7, diese Windows-Snap-Funktion. Das heißt, ihr könnt ganz einfach so ein Fenster an der Titelleiste nehmen, nach links ziehen und dort andocken lassen und dann wird das so quasi geteilt und ihr habt die Möglichkeit, so zwei Fenster parallel nebeneinander anzuzeigen. Oder ihr schiebt das nach oben und dann wird das Ganze vergrößert. Ist eine nette Funktion, die hat Microsoft erfunden, muss man zugeben. Ist eine, vor allen Dingen eine nette Funktion für die Leute, die das Ganze auf dem Tablet benutzen, können einfach mit dem Finger dahergehen und das Ganze dann an- und ausschalten. Nette Funktion, muss man sagen, hat KDE 4 jetzt auch übernommen. Da würde ich auch sagen, normalerweise sagen jetzt alle, schon wieder geklaut oder sowas. Da würde ich sagen, das ist eine sehr, sehr nützliche Funktion, muss man Windows und das Microsoft-Team wirklich loben. Die haben da wirklich eine interessante Idee gehabt und dass die jetzt übernommen wird, ich glaube, da kann sich eigentlich keiner beschweren, weil das eine gute und interessante Funktion ist. Was nicht übernommen worden ist, was kann ich direkt sagen, wird auch wahrscheinlich auch nicht übernommen, ist diese Funktion, dass man mit dem Fenster irgendwie wackeln muss und mit der Maus irgendwie, damit die hinteren Fenster irgendwie verschwinden, was man von Windows 7 irgendwie kennt, halte ich für komplett unnötig und das KDE 4 Team auch. Also das heißt, man übernimmt nicht alles, was man hier so von anderen Systemen her kennt oder neue Funktionen, die man dort sieht, sondern nur die guten Funktionen. Und das ist auch richtig, so wie ich finde. Die sollte man auch so übernehmen. Eine weitere Funktion, die übernommen worden ist, diesmal jetzt aber nicht von einem anderen Betriebssystem, sondern irgendwie von Computerspielen, ist K-Runner. Denn dieses K-Runner kommt jetzt quasi so wie eine Quake-Konsole von oben heruntergefahren, anstatt in der Mitte einfach aufzuploppen oder eingeblendet zu werden. Und bleibt auch oben an der Leiste quasi hängen, standardmäßig. Und ja, das hat einige Vorteile optischer Natur. Das heißt, dass wenn ihr eine lange Liste habt von Suchergebnissen, die gefunden worden sind, müsst ihr nicht so lang scrollen, sondern die Liste wird einfach, kann ja dann komplett quasi einmal quer runter zum über den Bildschirm aufgebaut werden und dann angezeigt werden. Vor allen Dingen wurden dort einige Effekte eingebaut, allerdings vor allen Dingen auch die hier Nepomuk-Integration mit Semantik-Suche wurde mit eingebaut und einige andere Spielereien und Verbesserungen der Suche wurden mit eingebaut. Also auf jeden Fall eine sehr, sehr nette Funktion. Da wird sicherlich noch eine ganze Menge getan, deshalb will ich nicht alles erwähnen, was dort drin ist, aber ist auf jeden Fall eine geile Sache. Muss man wirklich mal ausprobiert haben, funktioniert sehr schnell, sehr gut. Dann, wenn wir jetzt gerade schon bei Nepomuk waren, das nächste große Framework, was quasi mit KDE 4.4 mit integriert worden ist, ist Akunadi. Und jetzt wird das nun auch endlich standardmäßig aktiviert für das K-Adressbook. Das heißt, alle Adressen, die dort gespeichert sind, werden in diesem Akonadi-Server-System in einer Datenbank gespeichert. Das heißt, die Kontakte werden dort abgelegt, hat den Vorteil, man kann das Ganze dann übers Internet synchronisieren, übers Netzwerk synchronisieren und so weiter und so fort und hat nicht nur eine Datei, sondern hat einen ganzen Server quasi, einen Akonadi-Server quasi als Struktur dahinter. Eine weitere nette Funktion mit dem Programm Kopete ist hinzugekommen. Es gab ja schon Webcam-Support in Kopete schon was länger. Ist jetzt die Möglichkeit, dass ihr quasi Avatare erstellen könnt von eurer Webcam. Das heißt, ihr könnt dann quasi sagen, ja, ich will jetzt hier zum Beispiel, dass mein Avatarbild jede 5 Sekunden neu abgeloadet wird oder sowas. Dann könnt ihr das sicherlich auch einstellen. Gibt sicherlich Skripte dafür. Auf jeden Fall könnt ihr jetzt auch direkt von der Webcam ein Avatar erstellen. Ja, das war es im Grunde genommen zu KDE 4.4, Software Compilation 4.4. Ich hoffe, ich habe euch nicht vergrault damit. Ich finde das eine sehr, sehr interessante Entwicklung und das ist so das, was ich mir als Hauptthema quasi ausgesucht habe. Ihr habt es ja sicherlich gemerkt, ich habe ein bisschen was länger drüber geredet und das liegt vor allen Dingen daran, weil das ja am nächsten dran ist jetzt an dem nächsten Jahr. Denn das wird sicherlich eine sehr, sehr interessante und geile Veranstaltung werden, wenn KDE 4.4 rauskommt und die neuen Funktionen mit sich bringen wird. Und dann werden einige Leute vielleicht ein bisschen was staunen, die so KDE 4 immer so gesagt haben, schlecht, sieht schlecht aus, nicht so das Klare. Da werden wir mal schauen. Hat, muss ja zugeben, in der Vergangenheit relativ viele Fehler gemacht, das KDE-Projekt. Jetzt bin ich mal gespannt. 4.4 sieht wirklich sehr, sehr geil aus. Ich habe das ja schon beim Vorgänger schon gesagt, das sieht jetzt so aus, als könnte man damit arbeiten. Und jetzt bei 4.4 sieht das noch eine Ecke geiler aus und noch besser und flüssiger und ach, also ich bin begeistert von KDE 4.4, muss man ganz ehrlich sagen. So, genug dazu. Kurz noch zu erwähnen, was gibt es noch in diesem Jahr, weil es war ja eine Vorausschau fürs nächste Jahr, aber in diesem Jahr gibt es auch noch so einige interessante Ideen und so ein Ideenkongress oder wo Ideen frei herumfliegen und zwar nämlich das der 26. C3, das Chaos Communication Camp, wenn ich mich jetzt nicht irre, oder der Chaos Communication Congress, so heißt er, findet wieder statt am Ende des Jahres natürlich. Mit dabei natürlich wieder auch bestimmt dieser geile Jahresrückblick, den ich immer so gut finde, wo dann richtig wie immer auf die Politiker eingedrescht werden, auf die Schnapsideen, die sie mal wieder verbrochen haben in diesem Jahr. Und ja, das ist ein geiler Kongress. Ihr geht hin, falls ihr das könnt. Ich glaube, es ist wieder mal in Berlin. Und das ist am, ich glaube, am 26. und 27. Dezember, wenn ich mich jetzt nicht, ich habe jetzt das Datum nicht so ganz im Kopf, auf jeden Fall nach Weihnachten. Also nach diesem Tag, wo jetzt der Podcast ausgestrahlt wird. Falls ihr da nicht hingehen könnt oder keine Eintrittskarten bekommt oder sowas, es gibt es auch im Internet. Ich hoffe, dass das relativ schnell online gestellt wird. Vielleicht gibt es auch ein Live-Recording oder sowas. Aber es ist meistens so, ich hatte es glaube ich dann meistens so, wenn es am 26., 27. ausgestrahlt wurde oder die Veranstaltung da stattgefunden hatte, hatte ich dann glaube ich schon im Silvester oder sowas, 31. hatte ich dann doch schon meistens schon die ersten die ersten Recordings dort, die ich mir da anschauen konnte und das war immer recht lustig und empfehle ich allen da mal vorbeizuschauen, dort werden auch neue Hacks vorgestellt oder Ausnutzung von Vulnerabilities und hier irgendwie so Wii-Hacks oder Xbox 360-Hacks oder sowas, die werden dort immer sehr gern vorgestellt. Ich bin mal gespannt, was jetzt in diesem Jahr alles dabei ist, vielleicht so ein paar Handy-Hacks, so Android-Phone gehackt, WebOS gehackt oder sowas, iPhone gehackt natürlich auch immer so ein beliebtes Thema. Und ja, ich bin mal gespannt, was es da gibt. Auf jeden Fall den Hackern wünsche ich dort natürlich jede Menge Spaß und Freude, Spaß an der Freude. Und vor allen Dingen, ich freue mich ja immer auf diesen wirklich allzu komischen Jahresrückblick. Ich würde dafür sogar Geld bezahlen, um den zu sehen. Ist sogar, glaube ich, besser zu empfehlen als diese Jahresansprache Jahresansprache vom Bundespräsidenten. Also anstatt Jahresansprache vom Bundespräsidenten oder anstatt hier Dinner for Two Jahresrückblick vom 26. C3 angucken. Das ist auf jeden Fall eine lustige Sache. So, ich habe jetzt, glaube ich, schon zu viel gelabert. Ja, wir sind ja schon fast bei 60 Minuten angekommen. Die 60 Minuten voll werde ich wahrscheinlich nicht schaffen, aber hier 55 Minuten, das will ich mir dann noch gönnen. Zusammen mit der Outro-Musik, die 30 Sekunden dauert, glaube ich, hoffe ich. Ja, das war's für diese TechView-Podcast-Sondersendung zu Weihnachten. Ich wünsche euch natürlich alles Gute und Schöne für dieses Weihnachtsfest. Falls ihr noch keine Geschenke bekommen habt, wünsche ich euch natürlich auch schöne Geschenke. Und macht's gut am ersten und zweiten Weihnachtstag. Kommt gut ins neue Jahr. Vielleicht wird es noch eine Spezialfolge zu Silvester geben. Ich bin mal gespannt, wie viel ich getrunken habe und ob ich vielleicht mal auf die Idee komme, vielleicht noch eine Folge zu machen. Auf jeden Fall, ja, viel Spaß dabei. Falls wir uns nicht mehr hören, auch noch einen schönen Rutsch ins neue Jahr. Und das war's für diese Folge. Und bis zur nächsten Folge.